einen Song noch bis zu den Nachrichten. Das ist Pat Green mit einem Lied, wie gesagt, von seiner CD Cannonball. Und der Song, der heißt I'm Trying to Find It.